Die Delegation der vietnamesischen Zeitung Nhan Dan unter Leitung vom stellvertretenden Chefredakteur Ding Nguyen erwies am 3. November im Sonnenpalast Gongsusan den Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il Hochachtung.